Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich hätte gerne mal die Zeit, von der alle behaupten, sie würde alle Wunden heilen. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.